Sporten Life Blues. Bernadette war eine gute Seele. Sie war Dienstmädchen, erzählte mir Rosemarie, bei einem wohlhabenden Ehepaar. Wohlhabend genug jedenfalls, um sich an Dienstmädchen halten zu können. Bernadette verbrachte ihren zweiwöchigen Urlaub in Arcachon, und sie hatte Claudine mitgenommen, die Tochter ihrer Dienstgeber, und teilte mit ihr das kleine Appartement. Claudine war 25, groß und knochig, und sie konnte sich nicht alleine anziehen und nicht alleine essen. Bernadette musste sie füttern und ihr den Saber vom Mund wischen. Claudine konnte auch ein paar Wörter lallen, die aber nur Bernadette verstand. Bernadette war 32, kleiner als Claudine, nicht besonders hübsch, doch auch nicht hässlich. Sie hätte sicher männliche Begleitung gefunden, aber wenn sie Claudine in ihrem riesigen Kinderwägelchen zum Strand schob, war das natürlich ausgeschlossen. Bernadette war eine gute Seele. Sie ließ ihre Freundin Rosemarie, die mittellose Studentin, in der Küche, dem zweiten Raum ihres Appartements schlafen. Und als Rosemarie mich mitbrachte, hatte sie auch nichts dagegen. Bernadette ging auf den Markt und kaufte ein Kilo Krevetten, die lebten noch und krochen in der Papiertüte übereinander, und sie kochte sie für uns mit Reis und Tomaten und Basilikum. Dann wusch sie Claudine und brachte sie ins Bett und legte sich zu ihr ins Zimmer, und Rosemarie und ich saßen draußen in der Küche und tranken den Wein, den Bernadette uns gekauft hatte. Wir erzählten uns unsere Leben und küssten uns, und dann legten wir uns auf die Matratze, die Bernadette uns auf dem Fußboden ausgebreitet hatte, und erkundeten unsere Körper und schliefen miteinander, unbedacht und ungehemmt. Wir hatten beide noch nicht viel Erfahrung im Miteinanderschlafen, doch wir kamen über die kleinen Unbeholfenheiten hinweg und genossen unsere einfachen Zärtlichkeiten, ohne in peinliche Verlegenheiten zu geraten. Ich war 20, und es war das Jahr 1 nach Woodstock. Ich war es gewohnt, ohne Geld in die Ferien zu fahren. Um weiterzukommen, musste man sich nur an einer Ausfallstraße hinstellen und den Daumen hinausstrecken. Und um essen zu können, spielte ich Gitarre und stellte meinen Hut vor mich hin. In diesem Sommer freilich war ich mit einem Moped unterwegs. Ich hatte Easy Rider gesehen, aber ich hatte trotzdem nicht den Wunsch nach einer Harley. Das Moped brauchte nicht viel Benzin und schaukelte mich beschaulich durch die Landschaft. Ich kam an einem Abend in Arcachon an. Eine Gruppe junger Leute saß am Strand um eine Weinflasche herum. Ich nahm meinen Rucksack und meine Gitarre vom Gepäckträger und setzte mich zu ihnen. »Hello, I'm Martin.« Es war das Jahr 1 nach Woodstock und wir gehörten alle zusammen. »Hi, I'm Fabio, I'm from Italy.« »I'm Trudy, from Ireland,« und so weiter. »Yeah, I'm from Austria.« Fabio spielte Mundharmonika und ich klampfte auf meiner Gitarre und sang. Ich konnte Sporten Life Blues in der Art von Brownie McGee spielen. Das hatte ich nach einem Lehrbuch von Happy Traum geübt. »Morgen ist ein Musikwettbewerb von Sud Radio«, sagte Fabio. »Machen wir mit?« Wir machten mit und gewannen den ersten Preis. Eine Flasche Wein und den Aufstieg in die nächste Runde, die einen Monat später irgendwo an der Riviera stattfinden sollte. Wir kauften noch ein paar Flaschen zu der einen dazu und setzten uns an den Strand, um zu feiern. Rosemarie, die auf dem 4. oder 5. Platz gelandet war, kam zu uns und fragte, ob sie mitfeiern durfte. Als ich den Arm um sie legte, roch sie an meinem Hemd, das ich schon 2 Wochen trug und nur zwischendurch an der Sonne bleichte, und sagte, ich dürfe es nie mehr waschen. Dann küssten wir uns. Alles war einfach. Am Morgen tranken wir Kaffee und aßen die Croissants, die Bernadette geholt hatte. Dann gingen wir zum Strand, während Bernadette der maulenden Claudine ihren Strandanzug und ihre Sandalen anzog und ihr half, die paar Schritte zu ihrem Wägelchen zu machen. Wir hüpften in den Wellen herum oder lagen im Sand und erzählten uns weiter unsere Leben. Rosemarie kam von La Réunion, das liegt im Indischen Ozean, östlich von Madagaskar und gehört zu Frankreich. Ihre Vorfahren waren Inder, Afrikaner und Madegassen. Meine Vorfahren waren tschechische Juden und mährische Tschechen und, wenn man einem Großonkel glauben durfte, serbische Grafen und dazu noch, wenn man den Unterstellungen der mit meiner Urgroßmutter konkurrierenden Marktstandler glauben durfte, auch Zigeuner. Rosmarie und ich würden heiraten und indisch, jüdisch, böhmisch, madagassisch, afrikanisch, serbische Zigeunerkinder zeugen, die wir mit Vietnamesen und Inuit verheiraten würden. Am Abend zog Rosmarie ein hübsches Kleidchen an, zog ihre Perücke mit den langen kastanienbraunen Haaren, die sie auf der Bühne getragen hatte, über ihren madagassisch-indisch-afrikanischen Krauskopf, und wir gingen auf der Promenade spazieren. Sie nannte mich Barberousse, denn mein Haar, das ich damals schulterlang trug, war zwar dunkelbraun und gewellt, aber der Bart, den ich mir stehen ließ, war rötlich und kraus. Rosemarie brachte mir das Lied bei, das sie auf der Bühne gesungen hatte. Va moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut doudou. Das ist kreolisch und auf Französisch heißt es Donne moi une petite bise, gib mir einen kleinen Kuss, und doudou heißt Herzi, Schatzi, Schnuckelein. Ich habe 6 Tage die Woche gearbeitet, 3 Tage für mich und 3 Tage für mein Schatzi. Kommt der Samstag und der Patron zahlt mich nicht aus. Ach, Schatzi, aus Mitleid, aus Menschlichkeit mach mir die Tür auf. Ich zeigte Rosmarie die paar Gitarrenakkorde, die ich mehr wusste als sie, und nannte sie Dudu. Manchmal verbrachten wir die letzten halben Stunden des Tages, wenn Claudine schon schlief, mit Bernadette. Wir spielten und sangen für sie, und sie machte für uns noch irgendein Dessert oder richtete ein bisschen Käse mit Oliven an. Dann ging auch sie schlafen, und wir aßen den Käse und tranken Wein und erzählten uns unsere Leben, und dann liebten wir uns auf der Matratze, die Bernadette auf dem Küchenboden aufgebreitet hatte. »Seid nicht zu laut«, sagte Bernadette noch, bevor sie ins Schlafzimmer ging. »Ich glaube, Claudine ist eifersüchtig.« »Meinst du, dass sie uns hört?« fragte Rosemarie. »Sie kriegt alles mit. Was willst du? Sie ist 25. Sie braucht es, wie jede andere Frau auch.« Bernadette seufzte. »Aber macht euch nichts draus, Kinder, so ist es halt. Was soll man denn tun? Nur passt halt ein bisschen auf, dass ihr nicht so viel Lärm macht. Gute Nacht.« Wir sagten Bernadette gute Nacht und redeten noch ein bisschen über sie und Claudine und wie gemein das Leben doch sein konnte und wie wenige Menschen wie Bernadette es gab. Dann liebten wir uns. Leise.